Das sind aber die Völker, die Jahwe da ließ, um durch sie Israel auf die Probe zu stellen, alle diejenigen, welche alle die Kämpfe um Kanaan nicht kannten, nur um der Geschlechter der Israeliten willen, um sie die Kriegführung zu lehren, nur die, welche von den früheren Kämpfen nichts wussten. Die fünf Fürsten der Philister, alle Kanaaniter, die Sidonier und die Heviter, die auf dem Gebirge Libanon vom Berge Baal Hermon bis da, wo es nach Hamat hineingeht, wohnen. Sie dienten dazu, um Israel auf die Probe zu stellen, um zu erfahren, ob sie den Geboten Jahwes gehorchen würden, die er ihren Vätern durch Mose gegeben hatte. So wohnten die Israeliten inmitten der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter, nahmen sich ihre Töchter zu Frauen und verheirateten ihre Töchter an die Söhne jener und dienten ihren Göttern. Und die Israeliten taten, was Jahwe missfiel, und vergaßen Jahwe, ihren Gott, und verehrten die Baale und die Ascheren. Da entbrannte der Zorn Jahwes über Israel, so dass er sie in die Gewalt Kusan-Risataims, des Königs von Aram-Naharim, verkaufte, und die Israeliten waren Kusan-Risataim 8 Jahre untertan. Darauf schrien die Israeliten zu Jahwe um Hilfe, und Jahwe ließ den Israeliten einen Retter erstehen, der errettete sie, Othniel, den Sohn des Kenas, den jüngeren Bruder Kalebs. Und der Geist Jahwes kam über ihn, so dass er Israel zu seinem Rechte verhalf. Und als er in den Kampf zog, gab ihm Jahwe Kusan-Risataim, den König von Aram, in seine Gewalt, und er gewann über Kusan-Risataim die Oberhand. Und das Land genoss 40 Jahre lang Ruhe. Und Othniel, der Sohn des Kenas, starb. Aber die Israeliten taten aufs Neue, was Jahwe missfiel. Da gab Jahwe Eglon, dem Könige von Moab, Macht über Israel, weil sie taten, was Jahwe missfiel. Der versammelte zu sich die Ammoniter und Amalekiter und zog hin, schlug Israel und besetzte die Palmenstadt. Die Israeliten waren Eglon, dem Könige von Moab, 18 Jahre untertan. Da schrien die Israeliten zu Jahwe, und Jahwe ließ ihnen einen Retter erstehen, Ehud, den Sohn des Benjaminiten Gera, einen linkshändigen Mann. Durch ihn sandten nämlich die Israeliten Tribut an Eglon, den König von Moab. Da fertigte sich Ehud ein Schwert, das hatte 2 Schneiden und war eine Spanne lang, das gürtete sich Ehud unter seinem Gewand an seine rechte Seite. So brachte er Eglon, dem Könige von Moab, den Tribut. Eglon war aber ein sehr feister Mann. Als er nun die Überreichung des Tributs vollzogen hatte, geleitete er die Leute, welche den Tribut getragen hatten, er selbst aber kehrte bei den Schnitzbildern am Gilgal wieder um und ließ Eglon sagen, ich habe ein vertrauliches Wort an dich, o König. Da gebot er, BSD. Darauf traten alle, die ihn umstanden, ab. Als nun Ehud zu ihm eingetreten war, während er allein in seinem kühlen Obergemache saß, sprach Ehud, ich habe einen Gottesspruch an dich. Da erhob er sich von seinem Sitze. Da griff Ehud mit seiner linken Hand zu, nahm das Schwert von seiner rechten Seite und stieß es ihm in den Leib, so dass nach der Klinge auch das Heft noch eindrang, und das Fett die Klinge umschloss, denn er hatte das Schwert nicht wieder aus seinem Leibe herausgezogen. Dann ging er nach dem Dache hinaus. Dann ging Ehud nach der Halle hinaus, schloss die Türen des Obergemachs hinter sich und verriegelte sie. Als er aber eben hinausgegangen war, kamen seine Höflinge, als diese bemerkten, dass die Türen des Obergemachs verriegelt waren, dachten sie, er wird wohl nur in der kühlen Kammer seine Notdurft verrichten. So warteten sie endlos. Als er aber die Türen des Obergemachs immer noch nicht öffnete, nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf, da fanden sie ihren Herrn tot am Boden liegend. Während sie aber gezögert hatten, war Ehud entronnen, er war unter des bis an die Schnitzbilder hinaus gelangt und entkam so nach Seira. Als er aber heimkam, stieß er auf dem Gebirge Ephraim in die Posaune. Da stiegen die Israeliten mit ihm herab vom Gebirge und er an ihrer Spitze. Und er gebot. Ihnen, steigt mir nach hinab, denn Jahwe hat eure Feinde, die Moabiter, in eure Gewalt gegeben. Da stiegen sie ihm nach herab, besetzten die Jordanforten nach Moab zu und ließen niemand übersetzen. Und sie besiegten zu jener Zeit die Moabiter, etwa 10.000 Mann, lauter starke und streitbare Leute, so dass niemand entrann. So mussten sich die Moabiter damals unter die Gewalt Israels beugen. Und das Land hatte 80 Jahre lang Ruhe. Ehud aber richtete sie, bis er starb. Und nach ihm trat Samgar, der Sohn Anats, auf, der schlug die Philister, 600 Mann, mit einem Ochsenstecken, und auch er errettete Israel.